Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Schönen guten Mittag wiederum in der Sendung Mittagspause am Programm von Radio Plau in Leipzig. Wir versenken uns jetzt wieder im Kongress Zukunft für alle, der immer noch online läuft, hier in Leipzig und auch dezentral. Und da ist heute ein Vortrag, nämlich der Vortrag Autonom, vernetzt und nachhaltig Mobilität im Jahre 2048 am Beispiel Leipzig. Das ist ein Vortrag von Lisa Ruhrort. Die ist eine Sozialwissenschaftlerin aus Berlin und sie erforscht die gesellschaftlichen Voraussetzungen und die Barrieren für eine ökologische Transformation des Verkehrssystems. Sie arbeitet am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und leitet dort die Nachwuchsforschungsgruppe MoveMe. Und im Vortrag geht es um Leipzig, um ein zukünftiges, mögliches Bild von Leipzig als einer ersten Stadt in der ganzen Welt, in der es kein Privateigentum an einem Fahrzeug mehr gibt. Alle Transportmittel sind in Gemeinschaftsbesitz. Es gibt weiterhin Busse, Bahnen, Roller, Fahrräder und auch Autos. Aber diese Kraftfahrzeuge fahren vollständig autonom und werden durch eine kommunale Regieeinrichtung disponiert. Die Stadt ist ruhig, hat viel Platz für Grün und Aufenthalt und sie ist dennoch extrem beweglich. Ob diese Zukunftsvision, diese Utopie auch tatsächlich in der Wirklichkeit standhält, auch darum geht es in diesem Vortrag, den Lisa Ruhrort ja eigentlich zusammen mit Andreas Knie, Professor Dr. Andreas Knie, zusammenhalten sollte, der jedoch technische Probleme hatte. Und zwar ein Vortrag am 27. August, also heute, der hier bei dem Kongress Zukunft für alle stattgefunden hat. Näheres darüber unter Zukunft für alle. Jetzt. Und jetzt gleich hinein, nämlich in ein zukünftiges Leipzig. Ja, sehr gut. Ich freue mich auch schon zu hören, dass mindestens schon mal ein Leipziger hier in der Gruppe dabei ist, beziehungsweise mit Timo zusammen sind es ja schon zwei Leipziger. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Also, erstmal als Einleitung thematisch, warum beschäftige ich mich mit dem Thema autonomes Fahren? Wir sehen ja, autonomes Fahren ist eine Technologie, die sich auf Basis von Fortschritten in der Digitalisierung extrem rasant verbreitet. Aktuell an der eben sehr viele, sehr große und auch finanzkräftige Unternehmen und Wirtschaftsakteure arbeiten, dass die Wirklichkeit wird. Und ich beschäftige mich eben aus einer ökologischen Sicht mit dem Thema Verkehrsentwicklung und Verkehrspolitik. Und deshalb bin ich sehr daran interessiert, sehr frühzeitig mich damit zu beschäftigen, welche Implikationen denn dieses autonome Fahren eigentlich haben könnte. Denn in vielerlei Hinsicht sind natürlich solche technologischen Sprünge erstmal damit verbunden, dass es letztendlich zu mehr Verkehr auch kommen kann und zu mehr ökologischen Folgeschäden des Verkehrs. Und deshalb darf man diese technologischen Fortschritte nicht ausblenden, sondern muss sich eben fragen, okay, was bedeuten die eigentlich aus Sicht einer ökologischen Verkehrspolitik? Und wie kann man sozusagen frühzeitig da auch politisch so steuern, dass möglichst das autonome Fahren zu einer ökologischeren Mobilitätswelt führt und nicht zu dem Gegenteil? Das ganz kurz zum Hintergrund. Jetzt komme ich aus einer Forschungsgruppe, die hier am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung zum Thema Mobilität und Verkehr forscht. Das ist die Gruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Man sieht schon, wir haben das Digital im Namen. Das heißt, wir beschäftigen uns intensiv mit dem Prozess der Digitalisierung und wie der auf die Mobilität durchschlägt. Aber anders als, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 90% der Forschung, die zum Thema Digitalisierung im Verkehr stattfindet, gucken wir eben aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht darauf. Das heißt, uns interessiert einerseits, welche Wirkungen kann die Digitalisierung im Verkehr auf die Gesellschaft haben und umgekehrt, wie formen eigentlich gesellschaftliche Kräfte, also verschiedene soziale Gruppen und Interessen, die Digitalisierung in der Mobilität. Ich selber bin Soziologin und Politikwissenschaftlerin und ich beschäftige mich seit ungefähr 15 Jahren mit der Frage, wie eine Verkehrswende möglich werden kann, also wie sozusagen ein kompletter Umbau unseres Verkehrssystems hin zu einem ökologisch nachhaltigen Zustand erreicht werden kann. Und ich habe im Laufe dieser 15 Jahre schon so ganz unterschiedliche Blickwinkel darauf quasi abgearbeitet. Also einerseits sehr stark die Nutzerperspektive auf Mobilitätsinnovation, also beispielsweise Carsharing, warum wird das genutzt, von wem wird es genutzt, zum Beispiel elektrische Fahrzeuge, damit habe ich mich länger beschäftigt, aus einer Nutzerperspektive. Und jetzt beschäftige ich mich mit einem anderen Blickwinkel stärker, nämlich mit der verkehrspolitischen Seite. Also was muss Politik denn eigentlich machen? Was könnte Politik machen, um Mobilität ökologisch nachhaltig zu gestalten? Im Fokus als Zielbild quasi stehen für mich immer die Klimaschutzziele. Also wirklich diese Frage, okay, wir haben das Klimaschutzziel der Bundesregierung in Deutschland, die CO2-Emissionen des Verkehrs bis 2030 um 40% zu senken. Aber es ist völlig unklar, wie das überhaupt gehen soll, denn eigentlich bedeutet das faktisch, dass wir hinkommen müssen zu einer Welt mit viel weniger Autos und mit viel weniger Verkehr insgesamt. Und insofern ist das ein sehr, sehr schwieriger Umbauprozess, der da vor uns steht. Gleichzeitig haben wir im Bereich des Verkehrs ganz viele Veränderungsprozesse, die nicht unbedingt ökologische Veränderungsprozesse sind, sondern eben einfach Druck ausüben auf die etablierten Akteure in diesem System. Und einer von diesen Prozessen ist eben die Digitalisierung, die sozusagen zumindest mal auf die Akteure zum Beispiel der Automobilindustrie einen starken Druck ausübt. Okay, wir müssen uns verändern, wir müssen neue Strukturen schaffen, neue Produkte generieren. Und so ist ja zum Beispiel auch, so entstehen halt auch neue Angebote wie das Carsharing in größerem Maßstab. All das sind keine sozusagen in sich ökologischen Prozesse. Aber die Frage ist halt aus meiner Sicht die spannende Frage, wie kann eine ökologisch ausgerichtete Politik diese Digitalisierungsprozesse steuern und nutzen für die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen im Verkehr. Insofern beschäftige ich mich ziemlich stark mit der Frage sozusagen Governance-Formen. Was brauchen wir für neue rechtliche Rahmenbedingungen? Was brauchen wir für neue Arten von Steuerungsmöglichkeiten, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass das Carsharing, Bikesharing und aber auch eben dann später das autonome Fahren praktisch in Richtung einer nachhaltigen Mobilität gesteuert werden kann. Genau, jetzt ganz kurz zu dem, was wir uns überlegt haben, was wir heute machen wollen in diesem Workshop. Vielen Dank erstmal, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Die Idee ist so, dass wir, also eigentlich Andreas Knie und ich, kurz skizzieren, was unsere Vision für eine komplett privatautofreie Mobilität in Leipzig im Jahr 2048 ist. Das Ganze basiert auch auf einem Buch, was Andreas Knie und ich zusammen mit Bert Kanzler geschrieben haben. Vor einem Jahr kam es, glaube ich, raus zum Thema autonome Flotten. Und da ging es genau um diese Frage, das kann man machen, um diesen Trend des autonomen Fahrens praktisch in Richtung von Verkehrsvermeidung und Verkehrsverlagerung zu steuern? Und wie sieht dann ein solches Verkehrssystem aus? Und gleichzeitig ist es so, dass wir uns in verschiedenen Kontexten auch mit der Stadt Leipzig insbesondere beschäftigen. Vor allem Andreas Knie selbst, der jetzt eben eigentlich das hätte kurz vorstellen sollen, was er in Leipzig macht. Er ist auf jeden Fall schon lange mit der Stadt verbunden. Und unter anderem haben wir zusammen, also ich und er, vor ein paar Monaten eine Studie gemacht zum Thema Ever Shuttle. Ich weiß nicht, das kennen vielleicht die Leipzigerinnen und Leipziger unter Ihnen. Das ist ja eine Mobilitätsdienstleistung, die erprobt wird und wurde unter anderem in der Stadt Leipzig. Man sieht immer, wenn man am Bahnhof ist, diese große Flotte von denen da stehen. Das sind elektrische Fahrzeuge, mit denen die einen sogenannten On-Demand-Verkehr anbieten. Und um diese On-Demand-Verkehre, die sind eben ein sehr wichtiger Ausdruck von diesem Digitalisierungstrend in der Mobilität, den wir aktuell sehen. Und darum gibt es eine große Debatte, ob das jetzt eigentlich zu nachhaltiger Mobilität beiträgt oder ob es eher dem ÖPNV, dem Bus und Bahn Fahrgäste entzieht und deshalb eine negative Entwicklung ist. Und daran entspinnt sich eben auch die Frage, was ich gerade angesprochen habe, wie würde denn so eine Governance, wie würde denn eine Regulation, ein rechtlicher Rahmen aussehen, der diese Angebote in einer nachhaltigen Mobilität steuert. In diesem Kontext haben wir uns, wie gesagt, mit der Stadt Leipzig dann nochmal intensiver auch beschäftigt. Und Andreas Knie vor allem hat dann nochmal die These entwickelt, dass Leipzig eigentlich eine gute Stadt ist, um perspektivisch zu zeigen, wie das aussehen könnte, ein Verkehrssystem, dass Leipzig zu der ersten komplett privat autofreien Stadt in Deutschland machen könnte. Das also wird entweder er oder ich gleich vorstellen. Wenn er sich einwählen kann, wird er sich auch nochmal selber gleich vorstellen und seine Erfahrung mit dem Thema autonomes Fahren. Und nach dieser kurzen Präsentation würde ich dann eine Zeit geben für Rückfragen und Kommentare aus dem Publikum. Auch gerne von Timo Daum natürlich, der sich ja auch intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat. Und dann wäre nochmal Zeit für eine Diskussion gemeinsam anhand von zwei Leitfragen. Und die erste Leitfrage, die betreffe insbesondere die Personen, die aus Leipzig sich hier zuschalten. Denn wir hatten natürlich ursprünglich ein bisschen die Vorstellung, dass wir in Leipzig sein würden, dass bestimmt auch viele Menschen aus Leipzig teilnehmen würden. Und uns würde eben besonders interessieren, nochmal sozusagen unsere Vision gespiegelt zu sehen aus so einer lokalen Sicht. Ja, also wie sieht das aus, wenn man wirklich in Leipzig ist? Kann man sich vorstellen, dass diese Stadt auch bereit wäre, jetzt erste Schritte zu gehen in Richtung dieser Vision einer autofreien, also einer privat autofreien Stadt? Und die zweite Leitfrage, das kam auch als Anregung von den Veranstaltern nochmal, den Fokus darauf zu legen, wie denn das autonome Fahren, wenn es denn kommt, auch in unserer Vision eine Technologie sein wird, die mit sehr viel Daten zu tun hat. Also die natürlich eine enorme Fülle und Schwemme von Daten generiert. Und da stellt sich eben die Frage, auch gerade aus einer ökologischen Transformationssicht, aus einer nachhaltigkeitsbezogenen Sicht, aus einer ganzheitlichen Sicht, wie denn eigentlich mit diesen Datenmengen umgegangen werden kann zukünftig, sodass das eben eine möglichst sozusagen gemeinwohlorientiertes System etabliert werden kann. Und auch da würde mich sehr interessieren, einfach auch Ideen zu hören, zu sammeln, die hier vielleicht auch aus dem Publikum kommen und das zu diskutieren. Zunächst mal ganz kurz, was verstehen wir hier unter autonomen Fahren? Autonomes Fahren ist ja zunächst mal eine Kerntechnologie, die man in ganz unterschiedliche Fahrzeuge und Fahrzeugtypen und Angebotsformen in der Mobilität einsetzen kann. Das heißt, es ist jetzt hier erstmal ganz allgemein gesprochen. Ich würde jetzt nicht über die Details reden von verschiedenen Formen, wie das ausgeformt werden kann, denn wir sind ja im Jahr 2048. Das heißt, da sind sowieso viele Entwicklungsschritte, die man jetzt nicht unmittelbar antizipieren kann. Aber stellen wir uns einfach mal Fahrzeuge vor, die tatsächlich voll autonom in dem Sinne fahren, dass sie wirklich keine Fahrerin, keinen Fahrer mehr brauchen, sondern ohne Lenkrad gebaut sind, Also sozusagen wirklich ein komplett anderer Typus von Fahrzeug, als wir heute haben. Wir haben natürlich dann viele Entwicklungsschritte auf dem Weg dahin. Aber für die Vision 2048 gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir diese vollautonomen Fahrzeuge haben. Die Kernfrage, wie gesagt, unserer Vision lautet aus Sicht einer nachhaltigen Mobilität, wie kann man eigentlich mit einer Technologie wie dem autonomen Fahren eine Zukunft mit weniger Autos und weniger Verkehr machen? Denn, wie gesagt, das autonome Fahren selbst, Fahrzeuge, die keine Fahrer mehr brauchen, das haben auch schon viele Studien gezeigt, die sozusagen das explorieren, sind eigentlich eine Kerntechnologie, die dazu führt, dass das Verkehrsvolumen ansteigt. Also, dass wir sozusagen uns in eine Zukunft mit noch mehr Verkehr bewegen. Denn autonomes Fahren bringt eigentlich erstmal eine Verringerung von Raumwiderständen mit sich. So nennt man das dann in der Verkehrswissenschaft. Denn es wird im Prinzip einfacher, sich durch den Raum zu bewegen. Der Aufwand sinkt, weil man nicht mehr selber steuern muss. Man kann andere Dinge tun, wenn man in so einem Fahrzeug sitzt. Man muss nicht mehr aufmerksam sein. Und dadurch könnte man fast sagen, dass das autonome Fahren eben paradigmatisch dafür stehen kann, dass man sich in eine noch weitere Hypermobilisierung der Gesellschaft reinbewegen würde mit dieser Technologie. Und das ist natürlich in einer Gesellschaft wie der unseren heute, die Mobilitätswirtschaft eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also man kann eben viel Geld verdienen mit Mobilität und Mobilitätstechnologien, ist das ja erstmal aus wirtschaftlicher Sicht auch eine schöne Perspektive. Und deshalb arbeiten auch so viele Wirtschaftsakteure sehr, sehr dringlich daran, diese Technologie Wirklichkeit werden zu lassen. Aber die Vorstellung einer nachhaltigen Mobilität, auch insbesondere im Hinblick auf die Klimaschutzziele, ist das genaue Gegenteil davon. Also es ist eben wirklich, wir brauchen eine Zukunft mit weniger Verkehr. Und die Frage ist jetzt, wie könnte man es schaffen, dass praktisch diese Technologie dazu führt? Andreas? Nein, okay. Und insofern ist unsere Vision, basiert die sehr stark erstmal auf der Annahme, dass die Gesellschaft sich in Richtung 2048 darauf einigt, dass tatsächlich die Begrenzung der Verkehrsmenge ein wünschenswertes Ziel ist. Also das heißt, die Gesellschaft wird sich darüber im Klaren, dass sie sich nicht dieser Technologie und ihren unmittelbaren Effekten einfach ausliefern möchte sozusagen, sondern sagt, nein, wir möchten eigentlich die Verkehrsmenge stabil halten oder sogar senken, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und trotzdem wollen wir gleichzeitig ein vielfältiges Mobilitätssystem haben, das auch für unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Gruppen eine gute Mobilität ermöglicht. Das sind quasi also diese Zielflöcke, diese Kernflöcke, die aus meiner Sicht die Voraussetzung sind für diese positive Vision, die ich zeichnen werde. Wenn wir uns dann Leipzig angucken, dann würde das aus unserer Vision heraus so aussehen, dass autonome Fahrzeuge nur als öffentliche Verkehrsmittel zugelassen sind. Also das heißt, es gibt keine privaten autonomen Fahrzeuge, die in Leipzig zugelassen sind. Es gibt insbesondere auch keine Stellflächen für solche Fahrzeuge. Also das heißt, der öffentliche Raum wird so neu aufgeteilt, dass eben das Abstellen von privaten Fahrzeugen gar nicht mehr möglich ist, nur noch möglicherweise für sehr kleine Fahrzeuge, aber eben nicht mehr für das, was wir heute unter einem Pkw verstehen. Und gleichzeitig wird der Verkehrsraum dadurch verändert, dass flächendeckend Tempo 30 gilt. Das heißt, es kann auch gar nicht der Effekt entstehen, dass sozusagen die neue Technologie des autonomen Fahrens quasi dazu führen kann, dass man sich deutlich schneller fortbewegen kann als heute. Das ist dann nicht der Fall, sondern das Tempo des Gesamtverkehrs wird so begrenzt, dass eben man quasi nicht schneller unterwegs ist als heute, aber eben möglicherweise flüssiger, weil man gar nicht mehr diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten hat. Autonome Fahrzeuge spielen eine Hauptrolle als das, was wir heute schon zum Teil als autonome Shuttles sehen. Also das ist eine Technologie, die jetzt schon in verschiedensten Städten und Orten real labor ausprobiert wird. Das heißt, man bewegt sich weg von der Vorstellung eines Pkw, der autonom fährt, und hin zu einem öffentlichen Verkehrsmittel, also eine Art Kleinbus zum Beispiel, aber eben auch größere Fahrzeuge sind dann möglich. Und diese autonom, wirklich autonom fahrenden Shuttles sind dann Teil eines integrierten öffentlichen Verkehrssystems, das einerseits den Linienverkehr immer noch hat, so wie heute auch, der sozusagen Hauptachsen bedient und ergänzt wird durch ein flächendeckendes Angebot von On-Demand-Shuttles, die sozusagen die Feinverteilung übernehmen. Das ist besonders wichtig, auch um die äußeren Bezirke von Leipzig eben wirklich gut zu versorgen, die durch den Linienverkehr oft eben nicht sinnvoll so angebunden werden können. Wichtig ist in unserer Vision, dass das ein integriertes System ist, wo sozusagen, wie gesagt, der Linienverkehr auch erhalten bleibt und diese Shuttles eine Ergänzungsfunktion übernehmen. Gleichzeitig stellen wir uns das aber nicht so vor, dass praktisch das ein komplett einheitliches System ist, was von einem Anbieter gestellt wird, sondern es soll eben ein vielfältiges Angebot sein und bleiben, bei dem der klassische öffentliche Verkehr auf Linien eine wichtige Rolle spielt, aber eben ergänzt wird auch durch verschiedenste Angebote von Bikesharing, von Kleinstfahrzeugen, die geteilt werden und die auch durchaus von unterschiedlichen Anbietern kommen können. Die Kommune übernimmt dabei so eine Orchestrierungsfunktion, also das heißt, die Kommune bestimmt, wer wann wo was anbieten kann, aber ist eben nicht selber der Anbieter von allen Leistungen. Genau, also integriert werden diese ganzen verschiedenen Angebote in unserer Vorstellung über eine Plattform, eine digitale Plattform, bei der man eben Zugang zu verschiedenen Verkehrsmitteln hat. Das wird eine bundesweit einheitliche Plattform sein in meiner Vorstellung, die aber dann kommunal sozusagen ausgeformt werden kann. Wichtig ist, dass eben auch Menschen, die aus anderen Städten kommen, das einfach nutzen können. Und alle Anbieter, die in der Stadt Mobilitätsdienstleistungen anbieten wollen, müssen sich sozusagen über diesen einen Zugang integrieren. Es kann daneben auch noch andere Plattformen geben, aber sozusagen dieser eine Zugang ermöglicht einen einheitlichen Zugang eben, der sozusagen in kommunaler Orchestrierung bleibt. Das führt auch schon so ein bisschen zu unseren Gedanken zu dem Datenthema, also wem gehören dann eigentlich die ganzen Daten, die anfallen in einem solchen System. Da über diese Integration über eine kommunale Plattform soll auch erreicht werden, dass eben die meisten Daten in kommunaler Hand bleiben und dass ein gewisses Gegengewicht erhalten bleibt gegenüber den Herstellern sozusagen digitaler Plattformen, die von außen kommen. Sodass eben eine nicht kommerzielle Verwendung dieser Daten auch ermöglicht wird und gesichert ist. Das Ganze könnte man sich vorstellen, finanziert über ein Bürgerticket, das sozusagen Zugriff auf dieses gesamte Netz ermöglicht, das aber eben ergänzt werden kann auf Wunsch sozusagen durch Einzelleistungen, die man dazu kaufen kann. Hintergrund ist hier, dass wir auch gerade aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht glauben, dass es auch in Zukunft natürlich sehr unterschiedliche Mobilitätstypen, wie wir das nennen, geben wird, also unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Präferenzen. Und es soll nicht sozusagen ein One-Size-Fits-All-Angebot sein müssen. Aber das Bürgerticket würde eben dafür sorgen, dass generell ein hohes gesellschaftliches Interesse auch von allen Bürgerinnen und Bürgern an diesem Gesamtsystem besteht und gesichert ist. Was auch noch wichtig ist in unserer Vision, ist, dass es 2048 ist einen starken sozusagen Fahrgastverein geben wird, der die Interessen der Fahrgäste in diesem gesamten System effektiv vertritt. Also dass quasi der ADAC ersetzt wird in gewissem Sinne durch einen Verband der oder durch einen Club der Fahrgäste sozusagen, die eben auch die Möglichkeit haben, ein Gegengewicht in gewissem Sinne zu bilden zu einem kommunalen Verkehrsunternehmen und dafür sorgen oder das absichern, dass wirklich in einem lebendigen Prozess sozusagen immer wieder auch dieses Verkehrssystem neu ausgestaltet wird. Dass wir also einen gesellschaftlichen Diskurs haben, der sehr stark sich darum kümmert, dass dieses große System, was ja im Prinzip eine Verlagerung von einem heute sehr stark über private Fahrzeuge abgedeckten System zu einem öffentlichen System bedeutet, dass dabei eben wir auch nicht gleichzeitig sozusagen eine Übermacht bilden von einem kommunalen Verkehrsanbieter, der dann gar kein Gegengewicht mehr hat, sondern es ist eben sehr wichtig, dass dann eben auch entsprechend die Fahrgäste sich sozusagen organisieren. Das ist also quasi, das sind so grobe Eckpunkte von so einer Vorstellung von einem Verkehrssystem in Leipzig 2048. Und ich glaube, das Interessanteste für uns ist ja die Frage, wie die Verbindung zwischen heute und dem Zustand heute und eben dieser Zukunft in 2048 aussehen könnte. Denn wir würden eben argumentieren, dass schon heute die Stadt Leipzig in diese Richtung sich quasi bewegen kann und dass schon viele Ansatzpunkte jetzt da sind, um sich in diese Zukunft reinzubewegen. Und da ein paar Eckpunkte dazu. Entscheidend ist halt das, was wir in der Verkehrswissenschaft oftmals als Push- und Pull-Strategie bezeichnen. Also das heißt, dass man einerseits quasi daran bauen muss, dass dieses alternative Verkehrssystem entsteht, dass diese Alternativen zum privaten Pkw attraktiver werden. Und gleichzeitig muss man praktisch das System des privaten Pkw, was aktuell besteht, und sozusagen Schritt für Schritt zurückbauen und umbauen. Und dazu gehört eben insbesondere den Platz für den Autoverkehr, den privaten Autoverkehr weiter zu verringern. Leipzig hat da ja auch schon natürlich viele Ansätze, gar keine Frage. Aber der nächste Schritt wäre eben, das wesentlich sozusagen entschiedener noch voranzutreiben. Insbesondere auch, indem man zum Beispiel mehr Platz schafft für Angebote wie Carsharing, Bikesharing, die es ja jetzt schon gibt. Aber zum Beispiel die Umwidmung von Privat-Pkw-Stellplätzen in Carsharing-Stellplätze wäre auch so ein Hebel, um jetzt schon mal ganz deutlich zu zeigen sozusagen und zu manifestieren, dass man tatsächlich in Richtung eines Systems möchte mit weniger Autoverkehr. Der zweite Eckpunkt, den man schon heute quasi sieht als Fahren, den Leipzig aufnehmen könnte, ist, dass Leipzig jetzt schon eben ein Ride-Pooling-Angebot hat, so wie wir das nennen. Also Clever Shuttle hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und in unserem kleinen Buch, was wir dazu gemacht haben, sehen wir eben diese Ride-Pooling-Angebote als Vorläufer von autonomen Flotten, also von sozusagen autonomen On-Demand-Verkehren in der Zukunft. Denn im Grunde genommen ist das, was Clever Shuttle macht, was auch andere machen, was Moja macht, auf der technischen Ebene in sehr starker Hinsicht ja Algorithmen zu entwickeln, die es ermöglichen, einen Personenverkehr ganz flexibel zu betreiben, also ohne feste Linien, ohne feste Zeiten und das zu verbinden mit einem digitalen Zugang. Das heißt, diese Kerntechnologie, die ganz entscheidend sein würde dann in unserer Zukunftsvision, die wird jetzt schon entwickelt und aus dem Grund denken wir, dass Leipzig diese Ride-Pooling-Angebote unterstützen sollte, auch wenn die jetzt noch sehr umstritten sind und sehr viel zum Teil auch zusätzlichen Verkehr erzeugen, auch wenn die zum Teil von sozusagen, wenn die von Leuten genutzt werden, die vielleicht für diese eine Fahrt den ÖV genutzt hätten, würden wir trotzdem sagen, nein, es geht in die richtige Richtung, denn diese Angebote bilden sozusagen einen schon jetzt sichtbaren Kern von einer Alternative zum privaten Pkw-System. Und natürlich kann als dritter Punkt schon heute die Integration von verschiedenen Angeboten auf einer Plattform vorangetrieben werden, die dann auch so einen Kern darstellen würde für ein zukünftiges Verkehrssystem. Genau, also das sind jetzt erstmal ein paar Eckpunkte sozusagen von einer Vision, wie wir sie uns vorstellen für das Jahr 2048 und ein paar Eckpunkte, wie die Stadt Leipzig sich schon heute darauf zubewegen könnte. Ich glaube, was man sehen kann schon ist, wie gesagt, dass im Grunde genommen wir hier einen Systemwechsel uns vorstellen von einem System heute, in dem ganz eindeutig der private Pkw und das ihn umgebende System das dominante Modell in der Mobilität ist, wenn das auch natürlich in den großen Städten ein bisschen weniger ausgeprägt ist, aber im Grunde genommen ist das eben das dominante System heute. Und wir würden uns ja hinbewegen zu einem Verkehrssystem, wo der öffentliche Verkehr sozusagen in die zentrale Rolle sehr stark rückt. Und ich glaube, das ist genau das Spannende an der Frage, kann das überhaupt möglich werden, sich in so eine Zukunft zu bewegen, oder wird es eben so sein, und das wäre sozusagen die Dystopie als Kontrast zur Utopie, dass die Macht, ja auch mit der das autonome Fahren vor allem von Autoherstellern vorangetrieben wird und auch von digitalen Technologieunternehmen vorangetrieben wird, ob man sozusagen die Dystopie vermeiden kann, die darin läge, dass einfach das System des privaten Autos sozusagen beschleunigt und verbessert wird durch das autonome Fahren. Denn das würde zweifellos in eine Zukunft führen mit deutlich mehr Verkehr statt mit deutlich weniger Verkehr. Soweit erstmal unsere Vision. Und jetzt würde ich einfach gerne erstmal die Diskussion eröffnen mit Rückfragen und Kommentaren dazu. Und wie gesagt, auch du, Timo, bist natürlich herzlich eingeladen, dich da rege zu beteiligen, denn du bist ja auch sehr bewandert auf diesem Gebiet. Oder ist das nee? Okay, dann. Okay, dann, ich wollte jetzt nicht mich vorgreifen, falls jetzt jemand, Kathi zum Beispiel, da jetzt eine Frage stellen wollte oder so, aber da du mich jetzt auch direkt angesprochen hast, vielen Dank, ja. Wir auch praktisch Kollegen vom Institut hier für digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung am WZB in Berlin. Und also ich würde gerne vielleicht noch eine Sache ergänzen oder so, die ich wirklich für ganz, ganz wichtig halte. Also dieses Stichwort autonomes Fahren oder so, das ist ja wirklich auch in der Presse und in Diskussionen, also alle haben dazu eine Meinung, das ist ein interessantes technologisches Feld etc. Aber es ist, die Vorstellungswelt ist total dominiert auf der einen Seite von den Ideen, die Automobilindustrie hat. Dieses Modell, der Manager, also männlich, im 7er BMW fährt auf der A9 mit Tempo 200 auf der Überholspur zu seinem Termin, während er, weil das Auto autonom fährt, noch in seine Excel-Tabellen machen kann. Das ist so ein Bild, das die Automobilindustrie aufwirft, mit der Idee, ihr altes Geschäftsmodell, also teure Privatautos mit immer mehr Technik an Einzelpersonen zu verkaufen, die dann aber immer noch damit halt auf der Autobahn rumfahren. Und dann gibt es so ein bisschen das Gegenmodell der Digitalkonzerne, die und Tesla ist irgendwo in der Mitte, das Gegenmodell der Digitalkonzerne ist, sie haben praktisch sowas wie eine Plattform, sowas wie Facebook für Mobilität, sowas wie Uber mit autonomen Fahrzeugen, sie beherrschen praktisch, also die errichten ein Monopol, managen eine riesige Flotte und machen damit zwar die meisten privaten Autofahrten, aber letztendlich eigentlich auch den öffentlichen Verkehr komplett überflüssig und ersetzen den oder so. Das sind so die beiden, ich würde sagen, das ist eigentlich so eine dystopische Vorstellung von autonomem Fahren oder so. Und unsere Aufgabe ist es, finde ich, dass das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, also nicht zu sagen, autonomes Fahren ist doof, weil diese beiden Horrorvorstellungen wollen wir nicht haben, sondern es brachte also die Möglichkeit, eine Technologie zu retten für ein Update des öffentlichen Verkehrs im 21. Jahrhundert. Das, was man so, was ich so ÖPNV 2.0 nenne oder so. Ne? Das wollte ich vielleicht jetzt hier nochmal ergänzen, also zu deinem, also diese Perspektive auf autonomes Fahren als öffentlicher Verkehr des 21. Jahrhunderts. Ja, genau. Also das wollte ich auch damit sagen, insbesondere mit diesem Kontrast zwischen einer Utopie und einer Dystopie, ne? Dass wirklich diese Technologie tatsächlich total, also paradigmatisch wirklich beide Möglichkeiten in sich vereint. Und deshalb die Frage, und ich habe dann nochmal eben darüber nachgedacht, was ist eigentlich die Quintessenz dessen, wie man von dem einen zum anderen kommt, oder eine Quintessenz ist eben diese Vorstellung zu sagen, wir brauchen weniger Verkehr. Denn wenn wir das einmal haben, dann ergibt sich daraus, dass diese Entfesselung einfach von dieser Technologie und von diesen Managern, die dann eben ihre Excel-Tabellen auch noch im Fahrzeug lesen können, nicht sein kann oder darf in so einer Zukunft. Denn das ist sozusagen ein klarer Weg zu mehr Verkehr, zu einem Abbau von Rahmenwiderständen und damit eben zu einem Wachstum der Verkehrsnachfrage ohne Gleichen sozusagen. Ja, genau, also dem stimme ich total zu. Timo, wie sehe ich denn hier, ob sich jemand meldet? Also ich sehe jetzt momentan das nicht, sondern ich sehe nur die Teilnehmer, aber gibt es da so ein kleines Handzeichen oder sowas, wenn jemand sich meldet? Es gibt theoretisch die Möglichkeit, in den Chat ein Sternchen reinzuschreiben, wenn man sich melden will. Das müsste man halt mit allen so vereinbaren, dann kann man das so machen. Das ist zumindest eine Grundidee. Mhm. Okay, also gibt es denn, vielleicht möchte mal irgendjemand einfach mal so kommentieren, wie ihr das seht, was ich vorgestellt habe. Also genau, also ich finde die Grundidee auf jeden Fall gut und mich würde noch interessieren, wie das denn im Moment aussieht mit dem autonomen Fahren in Bezug auf den ÖPNV, also sowas wie irgendwie U-Bahn und S-Bahn und sowas. Also jetzt gar nicht unbedingt diese Automobilität, sondern tatsächlich autonomes Fahren auf der Schiene. Was ich in der ganzen Mobilitätsdiskussion immer noch sehr wichtig finde, weil es irgendwie die Verlagerung immer mehr auf die Straße geht, weiter runter von der Schiene, was irgendwie, ich denke, dass es eher kontraproduktiv ist. Ja, das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema im Grunde genommen, würde ich sagen, ne? Weil die natürlich wird daran gearbeitet und es gibt auch, ich meine, es gibt ja auch schon autonom fahrende U-Bahn-Systeme, zum Beispiel in Paris und in anderen Städten. Da auf der Schiene ist vieles ja im Prinzip auch viel einfacher umzusetzen als auf der Straße, weil man eben keine Störungen hat und so weiter. Ich würde nur sagen, ohne das jetzt quantifizieren zu können, aber das Problem ist schon, glaube ich, dass man sich klar machen muss, was Timo gerade meinte, mit welcher auch finanziellen Power sozusagen das autonome Fahren auf der Straße entwickelt wird und was für einen Wettlauf von verschiedenen Akteuren sich da jetzt schon ergeben hat, die das eben mit sehr, sehr großer Macht vorantreiben. Und im Vergleich dazu ist eben das, was im Schienenverkehr passiert, in einem viel kleineren Maßstab bisher der Fall, soweit ich das überblicke. Also es ist eben nicht so, dass die Deutsche Bahn jetzt sagen kann, ich sammle mal an der Börse 5 Milliarden Euro ein, um sozusagen das autonome Fahren weiterzuentwickeln auf der Schiene. Insofern, genau, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber diese Entwicklung im öffentlichen Verkehr löst sozusagen nicht das Problem, dass man auf der anderen Seite diese extrem starke Entwicklungsdynamik im Straßenverkehr hat. Ja, aus meiner Sicht hier in Leipzig, ich bin begeisterter Fahrradfahrer und nutze eigentlich viel das Fahrrad. Und der öffentliche Nahverkehr ist ja auch ziemlich teuer in Leipzig. Und ich nutze aber auch Teilauto, das in Leipzig auch ganz gut ausgebaut ist. Aber ich sehe dabei auch so ein bisschen das Problem, dass Teilauto teilweise dann zu bequem ist einfach. Und da sehe ich so ein bisschen das Ähnliche, die Gefahr bei diesem autonomen Fahren, dass das einfach zu attraktiv ist und man dann eher nicht mehr Fahrrad fährt, weil das dann zu bequem ist, dieses Auto zu benutzen. Uns da nicht zu einer Verminderung des Autoverkehrs führt. Darf ich kurz was ergänzen zu der Frage, wo du vielleicht die grundsätzliche Antwort gibst? Ich stimme dir absolut zu. Leipzig ist der öffentliche Nahverkehr sehr teuer. Es gibt allerdings einen Beschluss des Stadtrats, ich glaube 2021, das 365-Euro-Ticket einzuführen. Da ist der Bürgermeister Jung und auch die politische Konstellation in Leipzig linksgrüne Mehrheit, sage ich mal, sieht es auch so aus, als würde das realisiert werden. Ist nochmal die Frage, was das mit Corona für einen Effekt hat. Aber eigentlich können wir davon ausgehen, dass es ein 365-Euro-Ticket geben wird in Leipzig nach Wiener Vorbild. Und das, wenn wir dann nach Wien schauen, da gibt es dann natürlich schon ganz klare Effekte. Das ist fast wie so eine Art Flatrate oder so. Ne? Das geht fast schon in Richtung Luxemburg, kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Und also ich stimme dir total zu, du wahrscheinlich auch, Lisa, dass diese ÖPNV 2.0, das darf keine Luxusangelegenheit werden. Genau, also das ist klar. Ich hatte jetzt mal die Idee von dem Bürgerticket reingebaut, sozusagen in die Vision, weil das ja eine solidarische sozusagen Finanzierungsmöglichkeit ja auch ist. Also da gibt es unterschiedliche Modelle, die ja jetzt gerade diskutiert werden. Ein 365-Euro-Ticket hat natürlich auch sozusagen irgendwie Vor- und Nachteile, aber ja, genau, also in diese Richtung müsste es auf jeden Fall gehen. dass sozusagen, das war ja das eine, genau, das Soziale war ja das eine, Hilma, was du angesprochen hattest, ne? Und das andere war ja diese Frage mit der Konkurrenz eigentlich zwischen jetzt sozusagen einem super tollen neuen ÖPNV 2.0 auf der einen Seite und dem Fahrrad auf der anderen Seite. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Wir nennen das immer diese Kannibalisierungsdebatte, so heißt das bei uns in der Verkehrswissenschaft immer, weil da immer dieses Argument kommt, dass zum Beispiel in der ÖPNV würde das Fahrrad kannibalisieren, also das heißt, die Fahrgäste wegnehmen und diese Zielgruppen praktisch vom Fahrrad wegtreiben. Und gleichzeitig würde die Gruppe der Autofahrenden aber gleich groß bleiben. Das ist eigentlich mal die größte Kritik an allen möglichen neuen Mobilitätsdienstleistungen, insbesondere auch an Carsharing, was du ja auch schon gerade gesagt hattest, Hilma. Zunächst mal, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Diskussionspunkt, gerade aktuell verkehrspolitisch, wo wir jetzt gerade stehen. Denn im Grunde genommen, wir haben jetzt mehr neue Mobilitätsangebote, die so Bausteine sein können, dann von so einem ÖPNV 2.0 sozusagen, das Carsharing, das Bikesharing, das E-Scooter-Sharing und so weiter. Und aus unserer Sicht ist es wichtig, da zu sagen, dass man jetzt nicht sich zerreibt gewissermaßen, indem die ÖPNV-Fraktion diese neuen Angebote kritisiert, weil sie angeblich den Fahrgäste wegnehmen, sondern wir haben aktuell einfach das Problem, dass der private Pkw-Verkehr einfach immer noch einen Riesenanteil ausmacht, auch in den Städten. Und gegen den müssen sich gewissermaßen die anderen Angebote verbünden. Das wäre eher so unsere Haltung dazu. Einfach deshalb, weil aktuell das System, wie es jetzt ist, einfach noch nicht für alle attraktiv ist und für alle gut nutzbar ist. Also zum Beispiel, das Fahrrad ist natürlich extrem wichtig und der Fahrradanteil kann extrem gesteigert werden, wenn man die Infrastruktur entsprechend ausbaut. Aber dennoch wird es Zielgruppen geben, für die das nicht in jeder Situation attraktiv ist. Und deshalb sind wir immer eher, deshalb habe ich immer diese Vielfalt versucht zu betonen. Also zu sagen, ich glaube, dass wir auch in Zukunft ein vielfältiges Angebot brauchen. ich bin groß.